TKKG Junior, Folge 19. Verschollen im Stollen. Ein Flugzeug wirft eines Nachts hinter dem Internat eine mysteriöse Kiste ab. Gleich am nächsten Tag untersuchen TKKG die Abwurfstelle, doch von der Kiste ist nur noch ein ziemlich großer Abdruck zurückgeblieben. Eine heiße Spur führt TKKG ins Salamandertal. In einer Höhle im dortigen Steinbruch scheint des Rätsels Lösung zu liegen. Tief im Stollen kommt es zu einer abenteuerlichen Verfolgungsjagd und plötzlich bebt auch noch die Erde. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Klößchen, wer soll denn bei dem Geschnarche schlafen? Das ist ja nicht auszuhalten. Hallo, Klößchen. Ich will das nicht immer. Nichts zu machen. Er ist immer noch völlig fertig vom Cooper-Test heute in Sport. Na toll. Tim stieg aus dem Bett und ging zum Fenster des Adlernests. Kein Sport. Todmüde blickte er hinaus in die tiefschwarze Novembernacht. Das glaubt mir kein Mensch, was der hier abzieht. Hey, Moment mal. Vielleicht ja doch. Tim nahm sein Handy vom Nachttisch und machte eine Sprach- oder besser eine Schnarchaufnahme. Jetzt kann er morgen nicht sagen, ich hätte das nur geträumt. Klößchen. Hinter dem Internatsgelände blitzte ein Licht auf. Und noch eins. Was ist denn da los? Angestrengt schaute Tim nach draußen ins Dunkel. Die Zimmer der Unter- und Mittelstufenschüler lagen im Haupthaus und hatten ihre Fenster auf der Nordseite. Von dort aus blickte man auf den Park des Internats, der von einer mannshohen Mauer umsäumt war. Dahinter lagen Wiesen und eine Kuhweide. Und von dort kamen die Lichtsignale. Da, schon wieder. Da macht jemand mit einer Taschenlampe rum. Und noch eins. Jemand gibt Zeichen. Ein weiteres Lichtsignal. Was hat das zu bedeuten? Dann blinkte es zweimal. Jemand will auf sich aufmerksam machen. Aber wen? Mitten in der Nacht? Ein einmotoriges Sportflugzeug mit einer kleinen Positionsleuchte am Heck flog von Süden kommend über das Internat hinweg und steuerte auf die Lichtsignale zu. Das fliegt aber ganz schön tief. Als die Maschine ungefähr auf Höhe der Internatsmauer war, blinkte die Taschenlampe dreimal kurz hintereinander. Und dann glaubte Tim zu sehen, wie etwas Großes, Rechteckiges aus dem Flugzeug abgeworfen wurde. Krass. Die Maschine flog einen Bogen, das Licht blinkte wieder dreimal und dann war das kleine Flugzeug auch schon wieder fort. Was die Person mit der Taschenlampe tat, konnte Tim nicht erkennen. Da würde ich ja jetzt zu gern Mäuschen spielen und gucken, was da los ist. Kannst du vielleicht mal das Fenster zumachen? Es wird hier ultra kalt drin. Ja klar, sorry. Danke. Unweit der Abwurfstelle flammten zwei Autoscheinwerfer auf. Ach, guck mal, es geht weiter. Ein Stück weiter blieben die Lichter stehen. Was geht da draußen ab? Die Scheinwerfer bewegten sich kurz auf und ab, als ob etwas Schweres in das Auto geladen worden wäre. Das Ding aus dem Flugzeug. Dann entfernte der Wagen sich langsam. Tim sah die Rücklichter im Dunkel der Nacht rot leuchten. Das Auto bog von der Weide rechts auf die Zubringerstraße zur Millionenstadt ab. Die roten Lichter wurden kleiner und waren schließlich aus Tims Blickfeld verschwunden. Da ist doch 100 pro was faul. Klößchen! Klößchen! Menno, Tim, lass mich schlafen. Ich hab da draußen gerade was beobachtet. Das kannst du mir doch alles morgen erzählen. Oh, super. Tim legte sich wieder in sein Bett, bekam aber vor Aufregung kein Auge zu. Seine Detektivalarmglocken klingelten Sturm. Eingebildet hatte er sich das alles nicht. Schließlich gab es ja die Sprachaufnahme auf seinem Handy. Da macht jemand mit einer Taschenlampe rum. Jemand gibt Zeichen. Was hat das zu bedeuten? Genau das werden wir morgen herausfinden. Klingt ziemlich verdächtig nach einem neuen Fall für TKKG. Und dann ist er über den Zubringer in Richtung Stadt gefahren. Richtig unheimlich war das. Krass. Am nächsten Morgen vor Unterrichtsbeginn erzählte Tim, Gabi, Karl und Klößchen von seiner nächtlichen Beobachtung. Wir sollten uns die Stelle ansehen. Oh, ja. Ich fahre nach der 6. Stunde schnell nach Hause, hol Oskar und dann gehen wir auf die Weide. Ja? Vielleicht findet er was, das wir übersehen würden. Wieso hast du mich nicht geweckt, Tim? Dann hätten wir uns die Strickleiter geschnappt und wären da rausgegangen. Gestern Nacht hast du die Sache anders gesehen. Was? Moment. Klößchen. Klößchen. Oh, Tim. Lass mich schlafen. Ich hab da draußen gerade was beobachtet. Das kannst du mir doch alles morgen erzählen. Oh, die Stellen, wo du gefühlt den Wald abgesägt hast, erspare ich uns lieber. Da war der blöde Cooper-Test dran schuld. Ich war völlig im Eimer. Nicht zu überhören. Wir waren bei deinem Schwächeanfall gestern dabei und haben geholfen, dich in die Umkleide zu tragen. Schon vergessen? Sagen wir mal, er hat's verdrängt. So. Und was für einen Wald soll ich abgesägt haben? Wir wissen, dass du ab und zu schnarchst, Klößchen. Echt jetzt? Tue ich das? Mhm. Aber echt nur ab und zu. Nach großer körperlicher Anstrengung. Sorry. Nun gut. Wir haben dich trotzdem lieb. Und Gabi und ich haben das Vergnügen ja nicht so oft. Mhm. Ihr Glücklichen. Wer als erstes in der Klasse ist. Hey, das war ein Frühstart. Oh, immer dasselbe. So kann der überhaupt schon wieder rennen. Am frühen Nachmittag trafen sich TKKG auf der Weide hinter dem Internatsgelände. In ihren Rucksäcken hatten sie einen Teil ihrer Detektivausrüstung dabei. Hier muss die Kiste oder was auch immer es war aufgeschlagen sein. Da, man sieht ganz deutlich einen Abdruck im Boden. Muss ganz schön schwer gewesen sein, das Ding. 1,10 Meter breit und 60 Zentimeter tief. Könnte hier wirklich eine Kiste gewesen sein. Aber was war da drin? Auf jeden Fall irgendwas, das nicht mit dem Auto, per Schiff oder mit der Bahn ausgeliefert werden sollte. Also was Illegales. Das aber bei einem Abwurf aus einem Flugzeug nicht kaputt gehen konnte. Ja, stimmt. So hoch ist die Maschine nicht geflogen. Sie war sogar ziemlich tief. Soweit du das im Dunkeln sehen konntest. Ich hab wenigstens was gesehen. Andere Leute haben ja gepennt. Ich habe keine Ahnung, wer damit gemeint sein könnte. Oskar hat irgendwas gefunden. Einen kleinen schwarzen Fallschirm. Die Schnüre waren unten abgeschnitten worden. Gut gemacht, Oskar. Der war bestimmt an der Kiste festgemacht. Also ist sie relativ weich gefallen. Ich pack den mal ein. Vielleicht sind ja Spuren dran. Hier sind Reifenspuren. Oh, was? Echt? Tatsächlich. Und man konnte deutlich das Profil erkennen. Was ist denn das Weiße da? Keine Ahnung. Warte. Vermutlich Kalk. Jemand muss mit dem Auto über einen ziemlich kalkhaltigen Boden gefahren sein, bevor er oder sie hierhin gefahren ist. Kalk. Genial, was du immer alles weißt. Ich nehme mal eine Probe. Und einen Gipsabdruck von der Reifenspur sollten wir auch machen. Das übernehme ich. Kalk ist eine Calciumverbindung. Und der Hauptbestandteil von Kalkstein, Kreide und Marmor. Er wird oft als Düngemittel verwendet. Aber auch in der Bauindustrie, beim Herstellen von Glas und Keramik. Und Kalk steckt in Zahnpasta. Wir suchen also einen Bauern oder einen Bauarbeiter, der hobbymäßig Glasbläser ist oder gerne töpfert und sich, während er mit dem Fallschirm aus dem kleinen Flugzeug gesprungen ist, die Zähne geputzt hat. So ungefähr. Leute, ich hab's! Was hast du? Ich glaube, ich weiß, woher das Auto den Kalk an den Reifen gehabt hat. Echt? Na? Ist eigentlich ganz einfach. Ach was. Wir waren vor ein paar Wochen am Wandertag sogar mit der Klasse da. Zumindest waren wir in der Nähe. Der alte Steinbruch im Salamandertal. Ja. Oh, na klar. Exakt. Der Kandidat erhält 100 Gummipunkte. Natürlich, da wird Kalk abgebaut. Bis vor 2 Jahren. Heute nicht mehr. Hat Dr. Freund doch am Wandertag erzählt. Sonst hätten wir doch gar nicht in der Gegend sein dürfen. Ach, hätte man noch selber drauf kommen können, dass der Kalk daher stammt. Na, fürs Denken habt ihr ja zum Glück mich. An dem Steinbruch hatte Stoffi aus dem Roten Retterfall seinen Bauwagen stehen. Ach ja. Wisst ihr noch? Mhm. Stimmt. Den haben sie doch damals abgefackelt, oder? Ja, genau. Aber was sollen die Kistenleute in einem Steinbruch wollen? Da könnte ich genauso fragen, was sie in einer Zahnpastafabrik wollen. Oder in einem Töpferstudio oder bei einem Glasbläser. Oder warum sie Kisten, die aus Flugzeugen geworfen werden, bei Nacht und Nebel mit einem Auto abholen. Es war nicht neblig. Punkt für euch. Komisch, warum habe ich das, was Dr. Freund uns am Wandertag über den Salamandersteinbruch erzählt hat, bloß wieder vergessen? Ich glaube, unser Computer muss seine Festplatte mal checken lassen. Ist wahrscheinlich voll. Vielleicht braucht er aber auch mehr Arbeitsspeicher. Ihr seid doof. Vielleicht hat's dich ja ausnahmsweise mal nicht interessiert. Das menschliche Gehirn speichert ja nicht alles. Meins normalerweise schon. Aber sagt mal, was machen wir denn jetzt mit der Kalkinfo? Na, wir fahren ins Salamandertal und gucken uns mal um. Och nö, mit dem Rad etwa? Das ist voll weit. Wir können die Räder mit in die S3 nehmen und bis zur Endstation fahren. Dann sind's mit dem Rad nur noch 20 Minuten. Komm, Klößchen, davon geht der Cooper-Muskelkater weg. Morgen ist Samstag. Das heißt, heute dürfen wir länger draußen bleiben. Also, von mir aus... Ich bin auch dabei. Und Oskar auch. Wir müssen nur zu Hause Bescheid sagen. Dito. Hä? Wollte ich auch sagen. Und wir beide Klößchen melden uns im Internat ab und sagen, dass wir zum Abendbrot nicht da sind. Ich bin überstimmt, oder? Yep. Yes. Sie. Na dann. Auf ins Salamandertal! Das Salamandertal lag am westlichen Rand der Millionenstadt in einem Waldgebiet. An diesem Freitagnachmittag war der Steinbruch verlassen. Keine Menschenseele und auch kein Fahrzeug weit und breit. Doch Moment. Nur ein paar Meter Luftlinie von TKKG entfernt und halb verdeckt von einem Felsvorsprung stand ein schwarzer Pritschenwagen. Unser Gipsabdruck passt haargenau. Sogar der kleine Riss im Reifenprofil stimmt überein. Und der Boden hier ist fast überall weiß. Dann ist das das Auto, das du gestern Nacht auf der Weide gesehen hast, Tim. Ja. Und das Nummernschild? Haben wir auch. Auf der Ladefläche sind frische Kratzer. Da könnte eine Kiste gestanden haben, die jemand rauf und wieder runtergeschoben hat. Und das gibt Kratzer? Wenn die Kiste schwer war und aus Metall? Da kommt wer. Los, hinter den Felsen. Oskar. Durch, Oskar. Zwei finster aussehende junge Männer näherten sich. Einer hatte raspelkurze Stoppelhaare, der andere fettige Locken. Musst du gerade sagen, Andi Plotzka. Hey, keine Namen, klar? Habe ich dir schon mal gesagt. Jetzt krieg dich mal wieder ein, ist doch keiner hier. Sorry, Mann. Ich werd schon richtig paranoid. Zeit, dass die Sache über die Bühne geht. Bleib cool. Montag bringen wir die Platten in die Stadt und dann geht's ab. Dann ist bald vorbei mit Arbeiten, dann schwimmen wir im Geld. Ich kann's kaum erwarten. Ja. für welche? Die planen bestimmt irgendein krummes Ding. Im Geld schwimmen hört sich ganz danach an. Ja. Aber was für Platten wollen die am Montag in die Stadt bringen? Und dann geht's ab? Vielleicht Schallplatten, Vinyl, mit Musik drauf. Na klar, das sind DJs und die legen Platten auf. Dann geht's ab, wird sich damit auch erklären. Ja, im Geld schwimmen aber nicht. So viel verdient kein DJ. Auf großen Festivals vielleicht schon. Mein Vater hat eine alte Plattensammlung. Sind ein paar ganz seltene Jazz-Sachen dabei. Die bringen im Netz richtig Geld. Aber warum sollte jemand eine Kiste mit Schallplatten aus einem Flugzeug werfen? Nee, das ergibt keinen Sinn. Überhaupt keinen. Platten sind ziemlich zerbrechlich. Ja. Schaut mal, Oskar hat was gefunden. Oh. Zeig mal, Oskar. Ein Zettel. Ja, brav. Und? Steht was drauf? Scheint eine Art Karte zu sein. Ja, vielleicht eine Schatzkarte. Zeig mal. Hier. Ein Lageplan mit einer ganzen Reihe von Pfeilen, die an einem großen Kreuz endeten. Um das Ganze herum war ein krakeliges Dreieck gezeichnet mit einer Art Tannenbaum auf der Spitze. Oh, ich weiß, wo das ist. Ja? Wo? Schaut mal da! Eine Fichte. Oben auf der Kuppe des Berges, vor dem die Junior-Detektive standen. Och nö. Müssen wir da etwa hoch? Wohl eher nicht, Klößchen. Ich glaube, wir müssen da rein. In den Berg? Yep. Das hier scheint eine Karte zu sein, die durch ein Höhlensystem führt. Ja, und da, wo das Kreuz ist, liegen die Platten. Oder was auch immer die Männer gestern Nacht auf der Weide eingesammelt haben. Krass. Dann müssen wir ja nur noch den Eingang zu der Höhle finden. Das wird bestimmt nicht einfach. Einfach wäre ja auch langweilig, oder, Karl? Hast du auch wieder recht. Also los! Komm, Oskar, such! Jede Felsspalte, die der Cocker Spaniel ansteuerte, wurde von TKKG untersucht. Aber ein Höhleneingang war nirgends zu entdecken. Als die Freunde schon nicht mehr an einen Erfolg glaubten, wurde Oskar doch noch fündig. Super, Oskar! Ja, fein gemacht! Wow! Gut. Ganz schön duster da drin. Das sind Höhlen meistens. Aber zum Glück haben wir ja unsere Ausrüstung dabei. Lasst mal checken, wer was am Start hat. Also, ich habe eine Taschenlampe mit und das Fingerabdruckpulver. Und eine Banane und eine kleine Flasche Wasser. Ich habe auch eine Taschenlampe dabei. Zwei Funkgeräte und ein Käsebrot. Ah, und mein Fernglas. Klößchen? Drei Schokoriegel und eine Rolle Bindfaden. Okay. Wozu brauchst du den denn? Dann können wir uns da drin nicht verirren. Wir knoten das eine Ende einfach an irgendeinen Stein. Und dann spulen wir den Faden so lange ab, bis wir am Ziel sind. Und wenn wir wieder zurück wollen, müssen wir nur dem Faden nachgehen. Das ist ja eine super Idee. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ach, habe ich neulich mal in einem Hörspiel gehört. Da haben sich zwei Kinder in einer Höhle verirrt und mit dem Bindfaden haben sie wieder rausgefunden. Aber du wusstest doch gar nicht, dass es in unserem neuen Fall um eine Höhle geht. Hallo, wir gehen in einen Steinbruch. Da ist eine Höhle doch absolut naheliegend. Fand ich jetzt nicht unbedingt. Nope. Nee. Ich total. Habe ich, als wir hier waren, nur schon wieder vergessen. Was hast du denn mit, Tim? Zwei Pinsel, Gips, ein bisschen Wasser zum Anrühren, das Fingerabdruckpulver, Klebeband. Ich glaube, das war's. Oh nein, da hinten kommt das schwarze Auto wieder. Die Männer kommen zurück. Nee, ne? Vielleicht haben die was vergessen. Und ich weiß auch was. Die Karte. Oh. Natürlich, die haben die bestimmt vorhin verloren. Aha. Und jetzt ist es ihnen aufgefallen und sie haben umgedreht. Na dann nichts wie rein da. Gabi und Karl, ihr müsst leuchten. Ich schicke meinen Eltern nur noch schnell unseren Standort. Beeilung, Pfote. Alles klar, kann losgehen. Kommt. Ach, irgendwo hier muss das dämliche Ding doch liegen. Wie gut, dass ich die Karte nicht verloren habe. Halt bloß die Klappe, Mann. Ich habe verdammt schlechte Laune. Vielleicht ist sie dir ja schon in der Höhle runtergefallen. Hä? Ja, kann doch sein. Mann, dann können wir schön wieder zurücklatschen. Mach doch nichts. Jeder Gang macht schlank oder so. Ach, du bist so ein Laberkopf, Wagner. Hey, keine Namen, klar. Ach, Schnauze. Und los jetzt. Und nimm die Taschenlampe mit. Die kommen hierher. Oskar, ruhig. Kommt, wir müssen tiefer in die Höhle und uns verstecken. Und wenn die Kerle uns nachkommen? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, Klößchen. Gut, dass ich einen kleinen Schoki-Vorrat eingepackt habe. Was machst du? Ich suche meine Nervennahrung. Und wir werden geschnappt, weil du Schokolade essen musst. Nix da. Los, vorwärts. Naschen kannst du auch später noch. Aber nur unter Protest. Von mir aus. Protest. Oh, jetzt kommt endlich. Ja, doch. Der schiebt da mir den schwarzen ist denn das Ding? Nichts. Die Karte ist weg. Fujikato. Ach, das gibt's doch nicht. Verdammt. Hey, Moment mal. Was? Der Lockenkopf leuchtete mit seiner Taschenlampe ein Stück in die Höhle hinein. Na da. Im Lichtkegel lag ein Schokoriegel. Sauerlich Spezial Kirschnougat. Wie kommt denn der hierher? Er musste Klößchen aus der Anorak-Tasche gefallen sein. Ist das deiner? Nein, Mann, von so einem super Süßkram wird mir immer schlecht. Ja, aber was heißt denn das dann? Dass hier jemand rumgeschnüffelt hat. Und der hat auch die Karte gefunden, oder was? Ja, vielleicht. Und vielleicht ist er oder sie sogar noch hier. Ach, nee. Hey, du da hinten irgendwo. Wir wissen, dass du da bist. Und wir kommen dich jetzt holen. Du hast nämlich was, das uns gehört. TKKG gefror vor Angst fast das Blut in den Adern. Die Karte. Woher wissen die, dass wir sie haben? Oh. Ich habe nur 2 Schokoriegel. Dass du jetzt ans Essen denken kannst, Klößchen. Entschuldigung, aber eben hatte ich noch 3. Heißt das, du hast vorne einen verloren? Glaub ja. Dann haben die den beim Suchen nach der Karte gefunden. Schuldi. Nichts. Vielleicht ist ja doch keiner da. Ach, und den Schmatzbalken hat vor Urzeiten irgendein Höhlenmensch hier verloren, oder was? Bis Ende nächstes Jahr haltbar. Ist ganz frisch. Eben. Und übersehen haben werden wir das Ding ja wohl auch kaum. Okay. Du hast es so gewollt. Wir kommen jetzt rein. Hoffentlich machen die Batterien von der Taschenlampe keine Zicken. Werden sie schon nicht. Und jetzt rein da. Oh nein. Los, Leute. Machen wir, dass wir wegkommen. Ja, und zwar hurtig. Leuchtet mal auf die Karte. Hier, am besten wir gehen einfach den Weg, der hier eingezeichnet ist. Da hinten müsste gleich eine Abzweigung kommen. Da gehen wir rechts. Aber da kommen die Männer uns doch hinterher. Das tun sie so oder so, Klößchen. Aber irgendwann werden sie nicht mehr weiter wissen. Im Gegensatz zu einigen anderen Leuten, denn die haben ja eine Karte. Seid ihr mir nicht böse? Wegen des verlorenen Schokoriegels? Sagen wir mal, ohne wäre es bestimmt besser gelaufen. Ist ja nicht mehr zu ändern. Da bin ich froh. Und du, Gabi? Hallo, wir sind unter der Erde. Was interessiert mich dein oller Schokoriegel? Hey, der war nicht oll. Welche Sorte? Kirsch-Nougat. Stimmt, das war der schlechteste von allen. Können wir denn dann... Ja, sorry. Ja, na dann kommt, Jungs. Oskar, bei Fuß. Gabis Eltern ahnten unterdessen von all dem nichts. Kommissar Glockner hatte frei und lag Zeitung lesend auf dem Sofa. Gabis Mutter war mit einem Auftrag für ihren Catering-Service beschäftigt. Margot, hast du was von Gabi gehört? Sie wollte doch mit Tim, Karl und Klößchen einen Ausflug ins Salamandertal machen. Sie hat mir eben einen Standort geschickt. Hab noch gar nicht geguckt. Bin mit dem Fondant für die Hochzeitstorte morgen beschäftigt. Moment. Okay. Was? Sie sind in dem alten Steinbruch. Ach was, echt? Ich hatte ihr doch extra gesagt, da sollen Sie nicht hingehen. Warum? Weil die Kalkberge da ganz brüchig sind. Da brechen immer wieder ganze Brocken ab. Darf man sich denn dort überhaupt aufhalten? Naja, direkt verboten ist es nicht. Zutritt auf eigene Gefahr, sagen die Schilder. Das heißt, es ist gefährlich? Sagen wir mal, es ist nicht ungefährlich. Ruf sie doch mal eben an. Dann wissen wir, ob alles in Ordnung ist. Ja, gute Idee. Hallo? Besetzt? Sie hat mich weggedrückt. Ach, das muss noch nichts heißen. Probier's gleich nochmal. Hey, Mäuschen, sag mal Piep. Der Höhlenmensch ist nicht nur Schokoriegel, er scheint auch ein Handy zu haben. Hey, Spaßvogel, mach nur so weiter. Wir kriegen dich, hörst du? Wir kriegen dich. Sorry, Leute, das war meine Mami. Macht sich wahrscheinlich schon Sorgen. Schick ihr doch eine SMS, dass es dir gut geht. Ja, genau. Kein Netz. Oh. Jetzt. Wahrscheinlich ging der Anruf gerade noch hier rein und jetzt ist Schicht. In einem Berg telefonieren oder simsen klappt anscheinend nicht. Wie doof. Kommt weiter. Irgendwo wird's schon klappen. Ja. Und? Sie hat ihr Handy anscheinend ausgeschaltet. Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. Dann ist da irgendwas im Busch. Willst du deine Polizeikollegen anrufen? Nee, lass mal. Die machen sich eh schon lustig, dass unsere Tochter ständig auf Gangsterjagd ist. Aber vielleicht ist sie das ja heute gar nicht. Na, zumindest ist sie irgendwo unterwegs, wo es gefährlich ist und... Nicht ungefährlich, hast du gesagt. Und wir sollten nachsehen, was da los ist. Wir? Na, du und ich? Oder hast du was Wichtigeres vor? Ich hol schnell meinen Mantel. Aufgeregt schlichen die Junior-Detektive durch den Höhlengang. Feucht kalt war es hier unten und stockdunkel. Die Lichtkegel der Taschenlampen reichten gerade mal 2 Meter weit. Da ist die Abzweigung. Wir müssen den rechten Gang nehmen. Und was ist mit dem linken? Was soll mit dem sein? Vielleicht kommen die Männer uns da nicht hinterher, weil sie doch bestimmt glauben, dass wir mit der Karte den rechten Weg gehen. Da könntest du recht haben. Aber wie sollen wir dann die Kiste finden? Wenn wir den linken Gang nehmen, stimmt doch die Karte nicht mehr. Hey, geh du mal vor. Sekunde. Oh. Los, wir müssen uns entscheiden. Wer ist für rechts? Ich. Der ist für links? Jo. Ja. Oskar und ich auch. Also nach links. Oh, wenn das mal gut geht. Au, auch schon wieder mein Ellbogen. Der linke Gang war noch niedriger als der zuvor. Ein ausgewachsener Mann konnte hier nicht aufrecht gehen. Wo der Stollen wohl hinführen würde. Stopp, Leute! Gabi! Was ist denn los? Vor Gabi klaffte ein rund 1 Meter breites, fast kreisrundes Loch im Boden. Hier ist ein Loch. Um ein Haar wäre sie hineingestürzt. Kann man drüber springen? Denke schon. Aber wer weiß, was da noch so alles kommt. Dann sollten wir besser umdrehen und den rechten Gang nehmen. Das schaffen wir nicht mehr. Sonst laufen wir den Typen direkt in die Arme. Hier rechts ist eine Spalte im Fels. Leuchte mal rein. Ja. Beeil dich, Gabi. Dahinter ist auch sowas wie ein Gang. Aber keine Ahnung, wo der hinführt. Ein Erwachsener passt auf keinen Fall durch die Felsspalte. Da können sie uns nicht nachkommen. Da nichts wie rein da. Oh. Alles klar. Los, Oskar, du als erstes. Jetzt kam es auf jede Sekunde an. Einer nach dem anderen quetschten sich TKKG durch den engen Spalt im Gestein. Als letzter war Tim an der Reihe. Jetzt du, Tim. Shit! Was ist los? Ich steck fest. Wie jetzt? Ich hab den Rucksack nicht abgenommen. Nee. Mist. Er steckt fest. Oh, bitte nicht. Tim konnte weder vor noch zurück. Und jeden Moment konnten die Männer auftauchen. Ich probiere mich durch zu ruckeln. Die kommen! Warte. Mit aller Kraft zog Tim den Bauch ein und mit einem Mal war er frei und schlüpfte durch den Spalt zu seinen Freunden. Mann, Alter. Im letzten Augenblick. Das war knapp. Alles okay? Hey, passt schon. Komm da raus, du kleine Kröte. Ja, sonst lassen wir dich hier drin verhungern. Oskar, aus! Da hat ein Hund dabei. Oh, ja. Und da sind noch mehr gehört. Hier entlang. Los, weg, Leute. Komm, Gabi. Oskar, bei Fuß. Ihr kommt hier nicht raus. Zumindest nicht lebendig. Verdammt. Ich sehe sie nicht mehr. Was machen wir jetzt? Na, wir suchen sie. Wir haben keine Ahnung, wo der Gang da drüben hinführt. Und durch den Feldspalt passen wir nicht. Und die Karte ist auch weg. Probier's nochmal. Herr und Frau Glockner waren mittlerweile in höchster Sorge auf dem Weg ins Salamandertal. Nichts, geht nicht ran. Wahrscheinlich hat sie im Steinbruch keinen Empfang. Das macht mich auch nicht ruhiger. Wen rufst du jetzt an? Glößchens Mutter. Vielleicht weiß sie was. Ah, ja. Frau Sauerlich? Glockner hier. Ja, muss ja. Sagen Sie, hat sich Willi heute Nachmittag vielleicht bei Ihnen gemeldet? Nicht? Na gut. Nein, nein, Gabi geht nur nicht an ihr Handy. Und da dachte ich, wie? Ja, wahrscheinlich ist es der Akku. Danke, Frau Sauerlich. Und grüßen Sie Ihren Mann. Wiederhören. Und? Die ist tiefenentspannt. Manchmal wünschte ich war auch so. Wie? Die Frau macht sich einfach keine Sorgen um ihr Kind. Und das würde ich auch gern können. Aber da ist doch jeder anders. Frau Sauerlich ist wahrscheinlich einfach fest davon überzeugt, dass ihrem Sohn schon nichts zustößt. Das ist es bisher ja auch noch nie. Und außerdem weißt du doch, Kinder haben einen Schutzengel. Kinder haben einen Schutzengel. Schon gut, schon gut. Du bist ganz ruhig, Margot. Gabi und ihre Freunde haben einfach nur einen netten Nachmittag. Das war knapp. Aber echt. Ich hab gedacht... Jetzt haben sie dich, Tim. Ich auch. Menno. Und jetzt? Müssen wir sehen, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ohne, dass die Typen uns schnappen. Die Karte können wir jetzt vergessen. Die stimmt nicht mehr. Sonst müssten wir zurück zum Eingang der Höhle. Durch den Spalt? Aber da sind doch die Männer. Jetzt mal ganz ruhig. Klößchen, hast du deine Bindfadenrolle griffbereit oder hast du die auch verloren? Haha. Moment. Wo ist sie? Ah, hier! Gut, dann binden wir den Faden jetzt da an dem Felsvorsprung fest und dann finden wir zumindest immer wieder hierhin zurück. Gute Idee. Ja. Schon so gut wie fertig. Dann können wir die Kiste wohl vergessen. Schade, hätte gern gewusst, was drin ist. Ich ja auch. Aber hier rauszufinden ist jetzt echt wichtiger. Mhm, ja. So, wir können. Dann los. So ein verfluchter Mist. Und jetzt? Und jetzt und jetzt. Keine Ahnung, was jetzt. Ich hab eine Idee. Ach ja? Und verrätst du auch was für eine? Wir gehen zurück zur Abzweigung. Hä? Und ich versuch den Weg zum Versteck ohne Karte wiederzufinden. Ja, und wenn wir es nicht wiederfinden, dann macht der Chef uns einen Kopf kürzer. Positiv denken, Andi Plotzka. Du musst positiv denken. Verschon mich bloß mit einem ESO-Kram. Wir finden also die Karte und nehmen sie mit. Und dann verstecken wir sie. Woanders. Na, und die gehören? Naja, wenn sie den Ausgang nicht finden, dann werden sie hier irgendwo ganz still und leise verschimmeln. Zur selben Zeit schlichen TKKG durch die Höhlengänge immer tiefer in den Berg hinein. Boah, ich muss unbedingt was essen. Und ihr? Ja, und Durst habe ich auch. Oh ja. Oskar muss auch dringend was trinken. Psst, nicht so laut. Gibt ja gleich was. Da vorne wird der Gang breiter. Ach, gut. Dann machen wir da eine Pause. Oh, herrlich. Vor den Junior-Detektiven tat sich ein unterirdisches Gewölbe auf. Das ist ja riesig. Tropfsteine hingen von der Höhlendecke, manche über einen Meter lang. Stalaktiten. Und die, die vom Boden zur Decke wachsen, heißen? Stalagmiten. Ach, genau, das kann ich mir auch nie merken. Ich auch nicht. Ganz einfach. Stalaktiten hängen runter, Stalagmiten stehen munter. Oh, gute Eselsbrücke. Mhm. Irgendwie komme ich mir vor wie in einer Kirche. Ja, hat was davon. Ob es hier Fledermäuse gibt? Bestimmt. Und eigentlich müssten wir ihnen nur folgen, wenn sie rausfliegen. Die gehen abends immer auf Insekten fangen. Dann hoffen wir mal, dass sie sich nicht verfliegen. Und dass der Bindfaden ausreicht. Die Rolle ist schon halb abgespult. Wird er schon. Und jetzt trinken wir erst mal was. Und essen. Oh. Ja. Endlich. Seht mal, Oskar trinkt Tropfsteinwasser. Darf er das? Das passt schon. Ist ja sogar Bio, auf eine Art. Was? Was hast du denn da, Klößchen? Wieder Kirschmugat? Nee, viel besser. Die Doppelnuss im Sahnemantel, umhüllt von Vollmilchschokolade. Ein Träumchen. Will jemand ein Stück? Bin Banane bedient. Nee, danke. Hab ein Käsebrot. Krieg ich die Hälfte ab? Logen. Hier. Oh, danke. Lecker. Was? Schon 6:30? Echt? Schon? Time for goes very quickly, sagte mein Opa immer. Oh, meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Aber doch nicht 6:30. Gabi? Gabi! Wo bist du? Gabi Glockner, bist du hier irgendwo? Anscheinend nicht. So ein Mist. Und erreichen können wir sie auch nicht. Emil? Da steht ein Auto. Ein schwarzer Pritschenwagen. Kennzeichen hier aus der Stadt. Aber dann muss der Fahrer hier doch auch irgendwo sein. Ja. Und ich befürchte, genau das ist das Problem. Da hinten müsste gleich die Tropfsteinkathedrale kommen. Aber da wollen wir doch gar nicht hin. Die Richtung ist aber die gleiche. Vorher biegen wir rechts ab. Oder was, links? Ach, einmal mit Profis arbeiten. Was wäre das schön. So, alle fertig? Jo, einen kleinen Happen habe ich noch für später übrig gelassen. Später sind wir hoffentlich zu Hause. Mhm. Dann kommt, hier geht's lang. Oskar, bei Fuß. Von der Tropfsteinhöhle ging es in einen weiteren Gang. Seltsam süßlich roch es hier. Was stinkt hier denn so? Oh, schön ist anders. Oh. Riecht irgendwie nach Tier. Das könnten Fledermäuse sein. Ich war mal in einem Wildpark. Im Fledermaushaus, da hat's auch so gerochen. Hier scheinen aber keine zu sein. Hm. Leuchtet mal an die Decke. Gabi und Karl richteten ihre Taschenlampen auf die Decke des Stollens. An der Dutzende von Fledermäusen hingen. Aus dem Schlaf gerissen durch das Licht und Oskars Bellen. Oskar, aus! Und wenn das Vampir-Fledermäuse sind, dann saugen die unser Blut. Die gibt's in Deutschland gar nicht. Aber wegfliegen und uns den Weg rauszeigen wollen sie anscheinend auch nicht. Los, raus hier! Komm, Oskar! Und passt auf, wo ihr hintretet! Oh, meine Taschenlampe streikt! Wahrscheinlich die Batterie! Was ist los? Wo bist du? Er ist weg. Karl, alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Mensch, sag doch was. Wie soll man hier vernünftig flüchten, wenn plötzlich Fallgruben im Weg sind? Aua. Bist du verletzt? Nee, aber auf irgendwas Hartes gefallen. Leuchte mal, Gabi. Meine Taschenlampe hat den Geist aufgegeben. Karl hockte in einem knapp 2 Meter tiefen Loch links am Rand des Höhlengangs. Neben ihm stand Eine Kiste? Nee, ne? Schwarz und aus Metall mit einem Vorhängeschloss. Vielleicht ist das ja die Kiste. Mann, das wäre ja... Ihr meint, die Kiste, die gestern aus dem Flugzeug abgeworfen wurde? Na klar. Aber so schlecht versteckt? Vielleicht dachten die Männer ja, sie steht hier nur ein paar Tage und dass bis dahin schon niemand kommt und sie findet. Ja, anscheinend. Ja. Oh. Gabi, leuchte mal weiter. Ich versuche das Schloss aufzukriegen. Zum Glück habe ich meinen Dietrich dabei. Geschickt steckte Karl den gebogenen Metallhaken in das Vorhängeschloss und drehte ihn ein paar Mal hin und her. Bingo, ist offen. Super. Und? Was ist drin? Mal sehen. Metallplatten. Bestimmt 30 Stück. Da steht was drauf. 05 Orü. Daneben ein Bild von einem Fenster oder sowas. Das Ganze so 10-mal. Das Wort klingt französisch. Orü. Was mag das bedeuten? Sehen die Dinger alle so aus? Moment. Nee, die zweite Platte ist anders. Ein bärtiger Mann blickte Karl von dem Stück Metall entgegen. Darunter waren Buchstaben. Sralod Itfif. Klingt irgendwie außerirdisch. Moment mal. Könnte das Spiegelschrift sein, Karl? Lies mal von rechts nach links. Aha. 50 Dollars. 50 Dollars. 50 Dollar. Oh. Wie jetzt? Dann heißt 05 O-R-U-E 50 Euro. Ja. Aber wieso? Was macht man denn mit den Teilen? Oh, das sind Druckplatten, Leute. Oh. Und was druckt man damit? Geld. Oder besser, Falschgeld. Oh. Hey, hier geht's nicht weiter, Mann. Links war falsch. Sorry, die Chancen standen 50-50. Ach, also wieder zurück, los. Was war das? Der Berg hat gewackelt. Keine Ahnung. Ein Erdbeben? Ab und zu soll es hier Steinschlag geben. Aber ich dachte nur draußen. Was denn für ein Steinschlag? Och, na, Steinschlag eben. Felsbrocken bricht ab, Fels schlägt auf, Steinschlag. Das wusstest du? Ja, na klar. Deshalb habe ich die Höhle doch für ein gutes Versteck gehalten. Erstens kennt sie keiner und zweitens treibt sich da draußen im Steinbruch kaum jemand rum. Haben alle Angst, dass ihnen was auf die Birne fällt. Wir könnten hier drin begraben werden, Alter. Oh, na los, den Gang zurück und den mit der Kiste suchen. Und dann? Bringen wir sie woanders hin. Ja. Hier unten ist sie nicht mehr sicher. Los, komm! Sorry. Sorry. Danke. Hast du die Druckplatten? Ja, aber nur Dollar und Euro. Da sind aber noch mehr, die müssen wir später holen. Als Beweise reichen die beiden hier völlig aus. Dann mal nichts wie raus, bevor hier alles zusammenbricht und wir verschüttet werden. Oder bevor die Männer kommen und uns auf den letzten Drücker noch schnappen. Leise. Da kam jemand von der anderen Seite des Stollens. Oskar, bist du wohl still? Oh nein. Aber Oskar dachte gar nicht daran. Fröhlich lief er den Schritten entgegen. Gabi! Papi! Aber dein Vater? Der Lichtkegel einer Taschenlampe erschien und mit ihm Gabis Eltern. Das glaube ich jetzt nicht. Kommissar Glöckner! Was machen Sie denn hier? Dasselbe könnte ich euch fragen. Wisst ihr eigentlich, was für Sorgen wir uns gemacht haben? Naja. Wir. Später. Erstmal müssen wir wieder nach draußen. Der ganze Berg bewegt sich. Was mache ich mit der Garnrolle? Ach, die lässt du hier liegen. Na gut. Los, nichts wie raus hier. Wir müssen nach draußen. Hier stürzt gleich alles ein. Aber die Platten! Na, vergiss die Dinger. Müssen wir eben neue besorgen. Der Boss dreht uns den Hals um. Na, dann dürfen ihm halt nicht in die Hände fallen. Und jetzt komm, Mann. Los! Wäre ein Gespenst hinter ihnen her, rannten Glockners und TKKG aus dem Steinbruch, während der Kalkberg hinter ihnen wackelte. Große weiße Felsbrocken brachen ab und stürzten in die Tiefe, sodass der Höhlenausgang, aus dem sie geschlüpft waren, zugeschüttet wurde. Da hinten die Männer! Die hauen ab! Tatsächlich. Der schwarze Pritschenwagen raste aus dem Steinbruch. Anscheinend hatten auch die beiden Männer gerade noch aus dem Höhlengewirr flüchten können. Sie mussten den bekannten Eingang genommen haben, der nun ebenfalls von Geröll und großen Steinen versperrt war. Ich glaube, es hat aufgehört. Echt? Mann, das war heftig. Und wie? Oh, krass. Ist das immer so aufregend bei euch, Gabi? Ab und zu? Darüber reden wir gleich zu Hause, Gabriele. Die große Standpauke gab es schon unterwegs im Auto. Ja. Ein Steinbruch, in dem Einsturzgefahr herrschte, war kein Platz für Abenteuerspiele. Und TKKG versprachen dem Kommissar, solch gefährliche Orte in Zukunft zu meiden. Zu Hause, in Familie Glockners Wohnzimmer, war Gabis Vater später damit beschäftigt, die Druckplatten zu untersuchen. Also wirklich? Ja, ihr auch. Keine schlechte Arbeit. Bis morgen. So, Übernachtung ist von oberster Stelle bewilligt. Und das Internat weiß ja auch Bescheid. Ja. Cool, dann sind wir ja komplett. Schlafsäcke und Luftmatratzen sind im Keller, Gabi. Im oberen Regal, ich weiß. Ich mach uns mal Tee. Meine Eltern haben das Beben übrigens auch gespürt. Meine auch. 3,6 auf der Richterskala. Ein ganz leichtes. Hat sich aber nicht leicht angefühlt. Passiert weltweit an die 50.000 Mal im Jahr. In Deutschland aber nur alle paar Jahre, sagt mein Vater. In den Steinbruch wird jedenfalls eine ganze Weile niemand mehr rein dürfen. Die Einsturzgefahr ist jetzt noch höher als vorher. Och, ich mag mir gar nicht vorstellen, was euch da alles hätte passieren können. Oh, das hatten wir doch eben schon im Auto, Papi. Wir machen sowas nicht mehr, okay? Okay. Aber dass niemand die Höhle kannte, eigentlich unglaublich. Stimmt. Sowas steht doch sonst in Reiseführern und so. Ja. Die Polizei wusste auch von nichts, Papi? Ehrlich gesagt, nein, Gabi. Ja, und dabei wäre die Grotte eigentlich eine schöne Sache für Schulklassen, Touristen und so. Naja, aber wenn da Steinschlag und Einsturzgefahr herrscht, ist wohl erstmal nichts zu machen. Und die Kiste mit den restlichen Druckplatten? Die Kollegen werden schauen, ob und wie weit sie in die Höhle reinkommen. Viel Hoffnung, dass sie die Kiste finden, habe ich aber nicht. Schade. Die beiden Männer in dem schwarzen Auto werden schön sauer sein. Mit den Falschgelddruckplatten hätten sie doch bestimmt ein Vermögen gemacht, oder? Die Platten wurden sehr professionell gefertigt, aber ob die beim Drucken dann auch das Wasserzeichen hingekriegt hätten oder den Magnetstreifen, ist fraglich. Daran scheitert's bei Blüten nämlich oft. Wieso denn bei Blüten? So nennt man Falschgeld, Gabi. Oh. Ein falscher 50-Euro-Schein zum Beispiel ist eine Blüte. Aha. Wusste ich auch nicht. Ich habe davon schon mal gelesen. Na klar, Karl. Ich bin jedenfalls froh, dass Margot und ich den zweiten Eingang in die Höhle gefunden haben. Von dem wussten anscheinend selbst die Falschmünzer nichts. Die leider über alle Berge sind. Die Fahndung nach dem Pritschenwagen läuft, aber das Kennzeichen wird bestimmt gestohlen gewesen sein. Ja, und mit nichts anderem als 2 Phantombildern von den Männern kommen wir nicht weit. Irgendwann treffen wir die Kerle wieder. Na, hoffentlich. Scharf drauf bin ich nicht gerade. Nee, die haben bestimmt noch ein Hühnchen mit uns zu rupfen. Oder 2. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was ihr mit so einem Haufen Geld tun würdet? Zur Polizei bringen. Wäre ja wahrscheinlich eh Falschgeld. Sehr gut, Klößchen. Wenn's echt wäre, würde ich mir zu Hause ein kleines Chemielabor einrichten. Ich würde alles spenden.